Sie kommen in schwarzen Anzügen, um euch zu belügen, um euch zu erzählen, ihr müsstet alles geben. Die Karriereleiter hoch ist das Einzige, was zählt. Und auf die, die unten stehen, ist keine Rücksicht zu nehmen. Sie wissen ganz genau, was wir alle wollen. Viel Geld auf dem Konto, dickes Auto vor der Tür. Darum sind wir interessiert an einer Führungsposition. Dickes Managergehalt, ohne viel dafür zu tun. Doch ich weiß ganz genau, oh, die, die unten stehen, werden das nicht mehr allzu lange hinnehmen. Allzu lange hinnehmen. Sie schuften von früh bis spät, um ein wenig Geld zu sehen, wenn ihre Chefs ganz groß profitieren. Wow, wow, wow, wow, wow. Und sie tragen Sonnenbrillen, um cool zu erscheinen, um den Schein zu wahren, als wenn ihre Herzen rein. Zusammen fühlen sie sich sicher, doch trifft man sie allein. Merkt man ihre Schwäche, merkt man, sie sind plötzlich klein. Sie haben Angst vor den Kindern, Angst vor Albereien, Angst vor dem Spielen und Angst vor der letzten Zeit. So viel Angst zu verlieren, drum müssen sie konsumieren, selbst auf Kosten von denen, die nichts mehr haben zu geben. Doch ich weiß ganz genau, die, die unten stehen, werden das nicht mal zu lange hinnehmen. Allzu lange hinnehmen. Sie schuften von früh bis spät, um ein wenig Geld zu sehen, wenn ihre Chefs ganz groß profitieren. Woi, woi, woi, woi, woi, woi. Trau ihnen nicht, wenn sie dir sagen, so ist und bleibt das Leben, stelle bloß keine Fragen. Vertraue dem, was du in dir fühlst. Übernehm nicht ihre Ängste, bleib unberührt. Ja, du bist so stark, stärker als du glaubst. Du kannst alles erreichen, sobald du dich traust. Doch sie wollen Grenzen nehmen, damit der Sicherheit. Willst du aber leben, muss da ja dein Rückhalt sein. Doch ich weiß ganz genau, die, die unten stehen, werden das nicht mehr allzu lange hinnehmen. Ui, allzu lange hinnehmen. Sie schuften von früh bis spät, um ein wenig Geld zu sehen, wenn ihre Chefs ganz groß profitieren. Wow, wow, wow.